Die Deutschen selbst sprechen ihre Sprache nicht. Warum soll ich mich darum bemühen, die Sprache zu sprechen, die die Muttersprachler selbst nicht sprechen wollen? Hi zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Dennis. Und ich bin Mustafa. Und unser Thema heute ist deutsche Sprache in Gefahr. Der CDU-Politiker Jens Spahn hat sich wieder zum Thema deutsche Sprache und deutscher Sprachgebrauch in unserer Landeshauptstadt Berlin geäußert. Und zwar bemängelt er wieder mal, dass sich langsam eine Szene entwickelt, eine Bildungselite, die es vorzieht, auch innerhalb des eigenen Landes die eigene Muttersprache außer Acht zu lassen und ausschließlich in englischer Sprache untereinander zu kommunizieren, genauso mit der Mitwelt. Vor einiger Zeit beschwert er sich auch schon mal über Englisch, und zwar über englisch sprechende Kellner in Berlin. Dass er quasi sich bemühen müsste, auf Englisch mit Kellnern zu sprechen, obwohl, naja, in Berlin ist er in der deutsch sprechenden Stadt. Seine letzten Äußerungen zur Thematik der Sprache oder der Sprachanwendung bezieht sich jetzt auf eine von ihm aus gesehen aufkommenden Hipster-Szene in unseren Großstädten, bestehend aus Bourgeoisen, Bildungseliten, die ihre Sprache sozusagen komplett außer Acht lassen, um globaler zu wirken, indem sie auf Englisch reden oder kommunizieren. Das bemängelt er. Er setzt das gleich nicht unbedingt so, wie das von den vermeintlichen Hipstern wahrgenommen, als etwas Kosmopolitisches oder Weltoffenes, sondern ganz im Gegenteil, er bezeichnet es eher als provinziell. Lustigerweise zieht er einen Vergleich mit Europa im 18. Jahrhundert, als Französisch das Chic des Hofadels war und überall in Europa in den höheren Rängen bevorzugt Französisch gesprochen wurde. Ein bekanntes Beispiel aus der Zeit der Aufklärung, 18. Jahrhundert, eines Hofes im deutschsprachigen Raum, in dem Französisch die Hofsprache war, war zum Beispiel Sanssouci in Potsdam unter der Herrschaft bzw. zur Zeit der Regentschaft von Friedrich dem Großen, der dort Französisch sprach. Er schrieb dann auch auf Französisch seine gesamte Korrespondenz und seine Werke und war von grundsätzlich auch von Frankreich und deren Kulturen eigentlich sogar so fasziniert, dass sogar damals der französische Philosoph Voltaire eine Zeit lang an seinem Hof gelebt hat. Interessanterweise ist auch die Kritik an Spahn, denn dort wird er eher als provinziell bezeichnet, im Sinne von, weil er sich ja quasi gegen dieses Kosmopolitische wehrt und extrem und übertrieben konservativ wirkt. Eine der Vermutungen, warum Jens Spahn gerade so etwas durchzieht, ist die Tatsache, dass er sich mit Merkel verscherzt hätte. Und dass jetzt Spahn versucht, in der Öffentlichkeit Präsenz zu zeigen, indem er Themen aufgreift, die Merkel selbst nicht sonderlich behagen. Okay, so viel zu dem Thema und natürlich dann auch direkt erstmal die Diskussionfrage, Gustavo, does Jens Spahn have a point? Ist dieses angeblich kosmopolitische provinziell, ist die Tatsache, dass häufiger Englisch gesprochen wird, überhaupt der Fall? Oder wie siehst du das? Spahn hat ja das Thema der Sprache in zwei verschiedenen Kontexten mit eingebracht in den Medien. Zum einen im Bereich Gastronomie. Er beschwert sich darüber, dass in Berlin es so viele Kellner gäbe, die der deutschen Sprache nicht mächtig sei und die nur auf Englisch kommunizieren können. Und zum anderen jetzt im Rahmen dieser Hipster-Szene, die er in unseren Großstädten ausmacht, auch in Berlin. Das mit den Hipstern, denke ich, bedroht die deutsche Sprache nicht. Das heißt also, es sind kleinere Milieus von Personen, die vielleicht aus einer bestimmten Gesellschaftsschicht stammen. Das heißt, es ist kein breites Phänomen, es ist reduzierbar auf vielleicht sogar nur bestimmte Stadtbezirke und ganz bestimmte Personen mit einer ganz bestimmten Biografie, die vielleicht auch nur in einer bestimmten Phase ihres Lebens, ja, also als Teens, Twens oder in den 30ern, im dritten Lebensjahrzehnt ihres Lebens, sich entschließen, vielleicht etwas mehr Englisch als Deutsch zu sprechen. Selbst wenn sie sich im Lande aufhalten, dessen Amtssprache sie als Muttersprache sprechen. Ich sehe in dieser Szene in Bezug auch auf das Aufrechterhalten der deutschen Sprache in Deutschland keine Bedrohung. Eine seiner Hauptaussagen ist aber auch, dass quasi der, es ist schwierig zu beschreiben, der Hipster auch eine quasi parallele Gesellschaft bildet. Und zwar aufgrund ihrer Selbstwahrnehmung, dass sie sich quasi sich für Elite halten, während sie den Rest der Bevölkerung so ein bisschen unter sich sehen. Also so zumindest die These von Spahn. Und ich glaube, also es entspricht auf jeden Fall dem typischen Klischee des Hipsters, dass er quasi sich für etwas Besseres in Anführungszeichen hält. Die Sache ist halt, ist das eine Parallelgesellschaft? spalten sie sich ab. Ich glaube, ich sehe es nicht. Ich glaube, es sind wirklich eher Teilerscheinungen. In Berlin kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das an einigen Ecken auftaucht. Aber ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, keine Ahnung, in Gelsenkirchen oder in Dortmund, dass da dasselbe Problem herrscht mit Hipstern und der englischen Sprache. Also Parallelgesellschaft an sich, gut, das ist ein etwas zu harter Begriff für das Phänomen, denke ich auch. Also ich denke nicht, dass sich da eine Parallelgesellschaft entwickelt. Es war mal eine Subkultur, bis es in den Mainstream kam. Das auf jeden Fall, das Hipstertum. Beziehungsweise, ich meine, die Hipster gehen ja zurück bis in die Beat-Generation der 30er, 40er Jahre in Amerika zurück. Das ist ja auch eigentlich nichts Neues. Das aber nur nebenbei. Das Ding ist halt, ja, es gibt ein Bildungsbürgertum und natürlich ist das... und natürlich gibt es dort Vertreter, die sich dann in Anführungszeichen für die geistige Elite halten. Aber das werden wir niemals loswerden. Dafür muss man nicht unbedingt Hipster sein. Da reicht auch schon, einen besseren Familienstand zu haben. Aber Spahn erwähnt dann in diesem Kontext auch einen etwas interessanteren Punkt. Nicht unbedingt, dass die Hipster als eine Parallelgesellschaft per se ein größeres Problem darstellen, sondern dass sie bei der Integration anderer Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund oder aus bestimmten sozialen Milieus entgegenwirken. Denn das, was er sagt, ist, wir sind alle also gesamtgesellschaftlich darauf ausgerichtet und bemüht, allen Menschen nahezubringen, dass sie die deutsche Sprache lernen sollen, verwenden sollen, dass die deutsche Sprache eines der wichtigsten Momente sind in Bezug auf Integration, auf Beruf, auf Weiterentwicklung. Und jetzt kommt diese Gruppe und agiert dagegen und weigert sich, diese Sprache, diese Amtssprache, diesen einenden Faktor aller Gesellschaftsschichten und aller Gruppen der Gesellschaft tatsächlich zu verwenden im eigenen Land. Und da sieht er das Problem, nämlich dass es der Integration von Personen, die selbst kein Deutsch sprechen, so wie sie sprechen sollten, um in dieser Gesellschaft erfolgreich zu bestehen, sozial, ökonomisch, bildungstechnisch, dass diese Personen sozusagen der Motivation beraubt werden, wenn sie sehen, dass es Leute gibt, die über die Bildung und über den sozialökonomischen Status verfügen, um die deutsche Sprache korrekt zu verwenden und im Alltag auch zu verwenden, dass diese Personen sich von sich aus entschließen, die deutsche Sprache nicht zu sprechen. Da sieht er, glaube ich, auch das Hauptproblem. Ja, aber ist das tatsächlich so ein Problem? Also letztendlich, was er sagt, ist, die Hipster sind schuld, dass Leute osteuropäischen und anderen Ländern hierher kommen und kein Deutsch lernen, sondern sich nur auf Englisch verständigen, weil sie es besser können und sie haben keinen Grund, Deutsch zu lernen. Ich glaube, dafür gibt es tatsächlich nicht genug Hipster. Ich glaube, er geht in diesem Kontext sogar noch weiter und sagt, auch Personen, die kein Englisch sprechen, sondern eine andere Sprache als Muttersprache oder im Haushalt sprechen außer Deutsch, dass diese Menschen auch durch diese Entwicklung, die sie selbst wahrnehmen, obwohl sie selbst nicht zu diesem gesellschaftlichen Kreis der Hipster gehören, dass sie sich sagen, die Deutschen selbst sprechen ihre Sprache nicht. Warum soll ich mich darum bemühen, die Sprache zu sprechen, die Muttersprachler selbst nicht sprechen wollen? Ich glaube, darauf zielt er hinaus. Und aus seinem Wertekanon, aus seiner konservativen Perspektive, auch seinen Gedankengang vielleicht auch nachvollziehen, dass er sagt, es ist kontraproduktiv gesamtgesellschaftlich, wenn eine Gruppe von Muttersprachlern mit einem hohen Bildungsstand und vielleicht auch hohes Einkommen sich beschließen, die Amtssprache und die Muttersprache ad acta zu legen, um eine andere auswärtige Sprache im eigenen Land zu sprechen, auch in Situationen, in denen das überhaupt nicht erforderlich ist. Das raubt, so seine Wahrnehmung, den Personen, die dringend auf das Erlernen der deutschen Sprache angewiesen sind, um sozial und ökonomisch zu bestehen, sie werden dieser Motivation beraubt. Das heißt also, dass sie dann nicht mehr die Notwendigkeit sehen, weil diese Personen, die eigentlich die Sprache als Muttersprache sprechen, die eigene Sprache sozusagen verächtlich behandeln und an sich nicht sprechen wollen. Okay, aber siehst du das dann ähnlich? Also glaubst du wirklich, dass es genug Leute gibt, die dieses Signal an Leute schicken, die dann absolut keinen Bock haben, Deutsch zu lernen? Also ich sehe das jetzt nicht so dramatisch wie Spahn. Es kann durchaus, ich kann es aus seiner Sparte verstehen, warum er es so wahrnimmt, als sei es kontraproduktiv im Rahmen der Integrationsmaßnahmen, gesamtgesellschaftlichen Integrationsmaßnahmen in Deutschland für Personen, die der deutschen Sprache nicht allzu gut oder gar nicht mächtig sind, damit diese Personen dann auch gesellschaftlich auch Erfolge aufweisen können. Denn es ist ja wichtig für die berufliche Ausbildung, für die Bildung und so weiter und so fort. Ich kann es natürlich verstehen, dass Spahn es in diesen Kontext mit einbringt. Ich finde aber, dass die Wahrnehmung der Hipster und ihre Auswirkungen auf andere gesellschaftlichen Schichten und Gruppen etwas übertrieben dargestellt wird. Sehe ich genauso. Ja. Ich glaube, es gibt einfach nicht genug davon. Klar, es ist in Ballungszentren von Hipstern, also Berlin, ich nehme mal stark an, Köln, einige Teile Hamburgs sind hier wahrscheinlich häufiger vertreten. Aber mit eher mittelschichtlich geprägten Städten wird sich das Ganze wieder verpuffen. Also ich sehe es da ähnlich wie du. Aber lass uns zum nächsten Punkt kommen, und zwar sein zweiter Aufreger, beziehungsweise sein vorheriger Aufreger war die Tatsache, dass in Berlin zu viele Kellner nur Englisch sprechen. Mhm. Interessanterweise, ich habe lustigerweise genau dasselbe Erlebnis gehabt in Berlin. Ich war kurz da, ich wollte mir einen Cupcake kaufen. Ja, ich bin der Ironie bewusst, also einen kleinen Napfkuchen mit Sahne obendrauf. Und als ich den Mann an der Kasse fragte, ob er es mir einpacken könnte, kam die Antwort, can you speak English, please? Und da habe ich mich, das war zum ersten Mal, dass ich sowas erlebt habe in Deutschland, und ich habe mich super seltsam gefühlt, denn wie gesagt, ich kam hierher, ich habe die Sprache gelernt, er kommt aus dem Ausland, und wie gesagt, es war für mich schon ein sehr befremdliches Erlebnis, weil ich dann merke, Moment, hätte ich jetzt kein Englisch gesprochen, dann hätte ich Probleme zu kommunizieren. In Berlin. Ja, aber ich denke, dass das ein Phänomen ist, das sich sehr stark vielleicht auch nur auf Berlin oder vielleicht auch mal ein wenig auf Hamburg ausweitet, vielleicht noch München. Aber es konzentriert sich sehr stark auf diese Großstädte. Aber was meinst du, also ist sein Einwand berechtigt? Findest du, dass er recht hat, sich darüber zu beschweren? Ich denke, er hat recht. Also ich denke schon, dass man nicht darauf angewiesen sein muss, Englisch zu sprechen, um in Deutschland in der Gastronomie bedient zu werden. Das heißt also, es ist schon gewöhnungsbedürftig. Und das nicht nur in Deutschland. Auch, ich meine, wenn jetzt ein Kellner in Buenos Aires oder in Mexiko-Stadt oder in Bogotá, in Kolumbien, einen auf Englisch ansprechen würde und nicht auf Spanisch, wäre das auch etwas befremdlich. Also es ist... Die Gastronomie, gut, es hängt natürlich auch von der Klientel ab. Wenn es halt so eine Hipster-Klientel ist, denen es nichts ausmacht. Man muss aber, denke ich, auch die Ursache sehen. Weswegen gibt es momentan in einer Stadt wie Berlin in Deutschland so viele junge Menschen, die in der Gastronomie arbeiten und wenig oder gar kein Deutsch sprechen? Ich denke, dass es damit zu tun hat, dass in Südeuropa die Länder, die in der Krise stecken, nämlich Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, dass sehr viele junge Menschen, zum Teil auch sehr gut ausgebildet, Akademiker mit Berufserfahrung, dort keinen Job finden, versuchen dann irgendwo in Mittel- und in Nordeuropa innerhalb der Europäischen Union, aufgrund der politischen Gegebenheiten ist es ja dann relativ schnell möglich, sich dann auch innerhalb der Europäischen Union zu bewegen und beziehungsweise auch anzusiedeln in einem anderen Land, das Mitgliedsland ist, dass sie dann nach Deutschland zum Beispiel kommen. Meistens versuchen sie dann auch in Großstädten Fuß zu fassen. Berlin bietet sich dann in Deutschland an und versuchen erstmal natürlich auch Jobs zu erhalten in den Gebieten, also in den Berufen, die sie erlernt haben. Meistens sind das ja auch sehr gut qualifizierte Personen. Finden das natürlich nicht direkt auf Anhieb und landen dann so mehr oder minder, ja, nicht unbedingt... Also dann quasi zwangsweise in der Gastronomie, weil das der einzige Job ist, der quasi immer... Weil das ist das eine, dass man es relativ schnell angelernt, man kann das relativ schnell machen und je nachdem, was es für eine Klientel ist, macht es auch vielen Kunden nicht aus, wenn man Deutsch nicht so gut spricht. Und dann würde dann quasi eigentlich der erste Fall von gerade greifen, wenn sie dann in dieser Hipster-Gegend landen, die sowieso nur Englisch sprechen, haben wir da quasi den Effekt, dass dass sie sich daran gewöhnen und vielleicht auch gar nicht mehr dazu kommen, die deutsche Sprache zu erlernen oder im Rahmen ihres Berufs dann auch zu verwenden. Was interessant ist, ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt nach Spanien gehen würden, nach Frankreich, dann würden Leute auf der Straße auf Englisch ansprechen. Da werden wir echt sehr wenig Glück haben. Also meine Erfahrung war, Italien, Spanien, Frankreich, vor allem Frankreich, hat wirklich nicht besonders viel mit Englisch am Hut. Also dieses ganze Internationale ist tatsächlich, ich glaube, das ist eher Deutsch. Also in Deutschland spricht wirklich fast jeder verhältnismäßig gut, sodass man sich verständigen kann. Ich denke, das hat auch eine kulturelle Dimension. Gut, im Falle Frankreichs ist es so, dass in Frankreich auch die Politik relativ fremdsprachenfeindlich ist. Vielleicht ist es ein bisschen hart, aber die Politik tendiert auch eher dazu, die Menschen dahingehend zu erziehen, dass innerhalb des französischsprachigen Gebiets Französisch absolute Priorität hat und jede andere Sprache wirklich dann auch nur in absoluten Notfall zu verwenden sei. Und mit dieser Vision und mit dieser Wahrnehmung wächst dann auch der Staatsbürger auf, in Frankreich vor allem. Im Falle von den Mittelmeeranrainern, Spanien und Italien, und das ist eben so ein Kulturbereich, zu dem ich aufgrund meiner Herkunft eine viel größere Affinität aufweise, weiß ich, dass es nicht unbedingt damit zusammenhängt, dass die Menschen abgeneigt sind, eine Fremdsprache zu sprechen, sondern vor allem im spanischsprachigen Raum einfach die Bedeutung der Fremdsprache eine geringe Rolle spielt, weil Spanisch selbst auch eine Weltsprache ist und man über sehr viele Generationen hinweg dem Erlernen von Fremdsprachen weniger Bedeutung beimaß. Okay, aber es gibt auch zum Beispiel Beispiele, das ist ein persönliches Beispiel, ich kann es nicht verifizieren, aber ich kenne von vielen Freunden, die in Finnland leben, die sagen, sie sind seit Jahren da, sie können die Basics von Finnisch, sie haben die Sprache bis heute nicht erlernt, weil dort jeder Englisch spricht, ja. Vor allem in Helsinki. Ja, aber das ist in Europa, du hast vollkommen recht, aber das ist dann auch so eine Kategorie an Ländern, deren eigene Sprache außerhalb der eigenen Landesgrenzen kaum gesprochen oder gar nicht gesprochen wird und die schon im Schulwesen darauf ausgerichtet sind, Englisch und andere Fremdsprachen relativ früh dann bereits schon beizubringen, damit überhaupt die eigenen Staatsbürger mit der Welt kommunizieren können. Und das betrifft ganz besonders Skandinavien, aber zum Beispiel auch die Niederlande oder auch das Baltikum. Das heißt also, in Ländern, wie viele Personen reden oder sprechen außerhalb Litauens Litauisch oder wie viele Personen sprechen außerhalb Dänemarks Dänisch, sodass diese kleineren Länder in Europa schon seit jeher einen sehr starken Fokus darauf gelegt haben, im Bildungswesen das Erlernen von Fremdsprachen eine besondere Priorität beikommen zu lassen. Das ist auch vielleicht zu erwähnen, wie Spahn in der Sendung Überzeugt uns behandelt wurde. Dort wurde das Thema nämlich auch aufgegriffen und seine These war oder seine Aussage war, meine Eltern können kein Englisch und ich möchte, dass sie in ein Café gehen und sie müssen, dass sie quasi auf Deutsch bestellen, ohne dass sie sich unwohl fühlen oder dass sie halt nicht damit zurechtkommen. Und damals eine sehr, sehr, sehr dreiste Antwort. Ja, dann lernen ihre Eltern was dazu. Für meinen Teil, ich fand es persönlich ziemlich dreist, weil ich meine, wie gesagt, ist das wirklich die Pflicht, wenn du in Deutschland lebst, wenn die Landes- und Amtssprache Deutsch ist, dass man von dir erwartet, dass du eine zusätzliche Fremdsprache lernst? Also, wie siehst du das? Ja, das heißt, also im Falle Deutschlands, das fällt einem auch direkt auf, wenn man nicht in Deutschland geboren und aufgewachsen ist. Wenn man nach Deutschland kommt, merkt man, dass die Deutschen sehr fremdsprachenfreundlich sind. Und ich finde das gut, ich finde das positiv. Ich finde das auch wichtig, weil Deutschland auch auf den Welthandel angewiesen ist. Deutschland ist ein Exportland, man braucht Fremdsprachen. Und dagegen sage ich ja nichts. Fremdsprachen sind wichtig, ist ein Teil der Bildung, aber ich finde, gerade für Integration und für ein, ich weiß nicht, gutes Zusammenleben, finde ich persönlich die Sprache auch einen sehr wichtigen Punkt. Also man ja, sollte absolut. Schon Deutsch können, wenn ja, man absolut. Deutschland lebt. Das heißt also, ich vertrete auch, ich meine, ich spreche jetzt auch gerade in einer Fremdsprache. Ich habe Deutsch mehr oder minder erlernen können und ja, selbstverständlich, ich pflichte dir bei. Es ist das Erste, was man tun sollte, wenn man sich in ein Land auffällt, ist das Erlernen der Sprache. Das hat absolute Priorität zu genießen und ich finde auch, ich kann auch Spanien strecken, was sie verstehen, dass er sagt, okay, ich meine, ich finde die Entwicklung nicht gut. Also wenn sich das tatsächlich auch auf andere gesellschaftliche Bereiche ausdehnt, dass tatsächlich Deutsch, unsere Sprache in Anführungsstrichen, also die Amtssprache des Landes, die Muttersprache, ersetzt wird durch eine Sprache, die eigentlich es nicht sein sollte, also die nicht diese Rolle übernehmen sollte, auch in der alltäglichen Kommunikation innerhalb des eigenen Sprachraums. Ich kann es verstehen, ich sehe aber die Gefahr der absoluten Ausdehnung auf alle Lebensbereiche des Englischen, so wie ihr es vielleicht auch andeutet, also dass das vielleicht nur der erste Schritt ist hin zu einer kompletten Anglifizierung der deutschen Gesellschaft, sehe ich nicht. Das heißt, ich glaube, Deutsch und der deutsche Sprachraum wird auf keinen Fall sich dann auch komplett anglifizieren. Oder was glaubt ihr? Denkt ihr, dass da was dran ist an den Befürchtungen von Jens Spahn und dass die deutsche Sprache wirklich in gewisser Weise bedroht ist von Englisch? Oder glaubt ihr, dass dieses Hipster-Phänomen weiterhin nur ein kleines Randphänomen sein wird und nur eine kleine Gruppe von Personen betrifft? Schreibt es in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst uns ein Like, abonniert unseren Channel und drückt auf das Glöckchen, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Danke euch und ciao! Danke, ciao!